der Grünen und viele wissen es. Sie war Managerin der Politrock-Band Tonsteine Scherben und zwar ab 1982, also just in dem Jahr, als das Popalbum Thriller von Michael Jackson erschien. Guten Tag, Frau Roth. Ich grüße Sie, Herr Maurer. Tonsteine Scherben haben eine ganz andere Musik gemacht. Hat Ihnen Michael Jacksons Musik gefallen? Ja, mir hat sie gefallen, uns hat sie gefallen, denn Rockmusik hatte ja gerade auch bei den Scherben eine sehr Pop-Anmutung. Also das waren ja auch Schlager, die da gemacht worden sind, Rockschlager. Und natürlich war klar, dass mit Thriller von 83 eher in einer Zeit, in der viele Künstler, was jetzt Bühnenpräsenz zum Beispiel angeht, in leeren Klischees erstarrt sind, allein schon seine Auftritte, choreografische Wahnsinnsmeisterleistungen waren, schrill, provokant, unerhört intensiv. Und was er getan hat in dieser Zeit, vielleicht erinnern sich manche dran, da fing er an, das Video, das Pop-Video, das Rock-Video als eine Neuerscheinung auf den Markt zu kommen. Und er hat mit seinen Videos, mit dem Medium-Video, das er für die Popkultur erschlossen hat, echt einen Platz in der Kultur- und Mediengeschichte bekommen. Aber Tonsteine Scherben, Frau Roth, waren politisch. 1982, das war das Jahr der großen Demonstrationen gegen die Nachrüstung. Wie passte da Michael Jackson sozusagen hinein? Da hat bei uns halt auch Marianne Rosenberg gut dazu gepasst. Also man soll sich das jetzt nicht eindimensional vorstellen, aber er hat Kraft gemacht. Da war jemand, der im schwarzen Ghetto geboren worden ist. Er war außerordentlich rätselhaft, er war zerbrechlich, er hat vielen jungen Leuten Selbstbewusstsein gegeben, Anerkennung gegeben, die vorher nie Anerkennung hatten, Moonwalk, erinnern sich Sie sicher auch. Also er war stilprägend und er hat eine Ausdrucksform geprägt, die für viele junge Leute stilprägend, aber auch eine Kultur der Anerkennung hatte. Und man muss sagen, er ist jetzt sicher nicht auf die Straßen gegangen und hat demonstriert, aber er hat Songs gemacht, die ich auch politisch bezeichnen möchte. Make the world a better place. Er hat sich eingesetzt gegen den Hunger auf der Welt. Er hat sich eingesetzt für Nelson Mandela. Also er war nicht in erster Linie politisch, aber das, was er gemacht hat und wie er gewirkt hat, das würde ich durchaus auch in diesen Rang setzen. Hat Sie es traurig gemacht, dass er nicht zu seiner schwarzen Hautfarbe stand? Das hat mich traurig gemacht, dass es offensichtlich den schillernden Michael Jackson auf der Bühne gab, aber auf der anderen Seite eben diese Zerbrechlichkeit einer Figur, die wahrscheinlich überhaupt nie irgendetwas wie Kindheit hatte, die das ganze Leben mit Sechser schon mit den Jackson 5 auf der Bühne gestanden hat, der offensichtlich eine Identität als Popstar hatte, aber nicht eine Identität und ein Selbstbewusstsein als Person. Das hat mich sehr traurig gemacht, diese Schattenseite seines Lebens, die ja rätselhaft geblieben ist, diese Verzweiflung, diese sich ändern wollen. Das war ja beinahe ein Schrei, ich will raus aus mir selber. Das macht natürlich traurig. Das ist die andere Seite eines sehr erfolgreichen Lebens. Was wird für Sie, Frau Roth, in Erinnerung bleiben von Michael Jackson? Für mich wird in Erinnerung bleiben, wie stilbildend er war und wie er Musik und Choreografie miteinander verbunden hat. Das war für mich Meisterleistung, seine Schrillheit, auch die Provokanz, die er geliefert hat und einfach unglaublich schöne Songs, die er performt hat. Make the world a better place. Das ist das, was wir auch tun wollen. Wir machen es mit anderen Mitteln. Aber vielleicht ist das eine Hymne, die für viele Menschen auch ein Ansporn ist, die Welt tatsächlich schöner und besser und gerechter zu gestalten. Claudia Roth, Grünen-Vorsitzende und Ex-Managerin von Tonsteine Scherben bei uns im Deutschlandfunk. Danke, Frau Roth. Wiederhören. Dankeschön, wiederhören.